Hallo liebe Leute an den Empfangsgeräten zu Hause oder auch mobil. Hier ist wieder der Museum Bug, der lauschigste aller Museumspodcasts mit Martha, Matthias und Jörg. Und wir gehen ja immer in Ausstellungen und in Museen, meistens in Berlin, manchmal auch woanders rein. Und danach treffen wir uns, essen wir und quatschen über unsere frischen Eindrücke, die wir von den Ausstellungen hatten. Und das ist unsere 27. Folge. Juhu! Boah, krass, ey, da müssen wir erstmal anstoßen. Ja. Hey. Cheers, Big Klong. Atmosphäre. Genau. Und heute waren wir nämlich im Elefanten des Raums, des Berliner Raums, nämlich dem Humboldt-Forum. Nicht im Berliner Zoo? Nee, nicht im Berliner Zoo. Und haben uns da die Berlin-Global-Ausstellung angeschaut. Das ist die Ausstellung des Stadtmuseums Berlin. Da kommen wir gleich noch zu. Aber vielleicht erst nochmal kurz. Jetzt sind wir ja, es ist Oktober. Wir hatten eine ziemlich lange Sommerpause, muss man sagen. Obwohl es gar kein Sommer war. Und das war Sommer. Wir haben uns einfach den Sommer gemacht. Ja, wir haben uns den Sommer gemacht in unseren Gedanken. Und jetzt sind wir aber wieder da und vielleicht mal kurz noch Berichte aus den Abteilungen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Wir machen es jetzt mal ein bisschen kürzer. In aller Ausführlichkeit. Ja. Also wir haben Feedback bekommen, dass wir zu viel labern würden. Aber das ist ja auch ein Laber-Podcast. Deswegen müssen wir auch labern. Ja. Ja, sonst irgendwie verkraulen wir die anderen 99% der Hörerinnen, die das nur wegen den ersten 10 Minuten hören. Das ist wieder unsere Natur. Also ich habe zwei Punkte, die ich da anführen könnte, nämlich einmal, genau, das war Kritik, die uns entgegengebracht wurde über den Social-Media-Dienst Twitter. Und da wurde gesagt, ey, Leute, ihr labert immer so viel am Anfang. Und da wollte ich nochmal eine kleine Werbeeinblendung quasi machen für unsere Kapitelmarken. Kling, kling. Genau, wir haben nämlich, wir haben nämlich Kapitel im Podcast, das heißt, wenn ihr auf dieses ganze Gequatsche am Anfang keinen Bock habt, genau. Dann könnt ihr halt einfach dort auf Next klicken, auf den Player auf der Webseite oder auch im Podcatcher eurer Wahl und dann spult ihr einfach vor und kommt dann direkt irgendwie zu der Besprechung von der Ausstellung oder was auch immer. Genau, vielleicht noch ein Sidekick. Oder nennt man das so? Weiß ich gar nicht. Wer ist denn der Sidekick? Alle Leute, also liebe Hörerinnen und Hörer über Spotify, ihr habt dieses Feature leider nicht. Oh. Ihr hört diesen Podcast falsch. Ja. Ihr müsst genau. Da jetzt durch. Ja, ihr müsst da jetzt, ich glaube es ist so, dass Spotify das nicht mit sich kopiert, wenn es sich unseren Podcast von unserer Webseite kopiert, um ihn in seinem eigenen Reich zu vereinnahmen und ja, egal. Also genau, es gibt Kapitelmarken, nutzt die gerne, wenn ihr unser Gelaber einfach nicht ausstehen könnt. Dann frage ich mich, warum sie den Podcast hören. Ja, was gibt es denn überhaupt was Neues aus den Abteilungen? Ja, weiß ich nicht. Also eine Sache, ich meine, können wir nur mal kurz vielleicht sagen, wir waren ja in Wolfenbüttel, diesem kleinen, beschaulichen Ort in der Nähe von Braunschweig. Und dort haben wir zum ersten Mal einen Workshop gehalten. Nee, nicht zum ersten Mal, aber in dieser Form und in dieser Länge einen Workshop gehalten. Mit 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus unterschiedlichsten Museen und anderen Institutionen. Und das war ziemlich geil. Ne? Ja. Es war ein Podcast-Workshop, sollte man vielleicht sagen. Ja, das sollte man vielleicht nochmal sagen. Nee. Nächstes Jahr bieten wir auch Jonglage an. Qigong. Genau, Qigong. Yeah. Und Makramee. Oh ja, das wollte ich schon immer mal lernen. Ja, nein, genau, das war ein toller Podcast-Workshop. Er ging 2,5 Tage und wir haben uns... Am Stück, ohne Pause. Wir haben uns auf eine Anhöhe zurückgezogen, in der wir... Nee, es war genau an der Bundesakademie für kulturelle Bildung und das war ein Fest, weil man ist so in seinem kleinen Mikrokosmos Kultur abgetaucht ja. Und ist da drin und kommt nicht raus, keine Chance, bis auf die gewaltbereiten Wolfenbüttler nachts. Ja, ja. Die habe ich ja nicht mitbekommen. Ja, aber das sind ganz tolle, also wir haben darüber gesprochen, wie man einen Podcast als Kultureinrichtung entwickeln kann und mit eigenen Mitteln umsetzen vor allem. Und da sind tolle Sachen bei rumgekommen, die wir uns am letzten Abend bei diversen Bieren angehört haben. Und mit und ohne Bier waren sie alle toll. Ja, das war echt cool, was da rausgekommen ist, ne? Hätte ich nicht gedacht. Mm. Zum Teil so richtig featuremäßige Folgen, ne? Mit so Geräuschen unterlegt und allem. Ja. Schon ganz cool. Also, das machen wir so ein bisschen Werbung für uns auch, ne? Wenn ihr da draußen auch mal einen Podcast für eure Institution machen wollt, dann der Museum Back ist da der richtige Ansprechpartner. Apropos, da kann ich direkt auch noch ergänzen zum Thema Museen und Podcasts machen. Ja. Ich glaube, das habe ich letztes Mal aber noch nie erzählt, ja schon ein bisschen her, dass ich beim Volo Mupo zu Gast war. Ja, ne? Im Frühling war das, ne? War das so lange her schon? Einmal erzählt. Das ist schlimm. Mann, ich erzähle es nicht mehr. Nee, doch, erzähl nochmal. Hatte ich das letzte Mal erzählt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eine Folge geworden zum Thema, wie macht man ein Museumspodcast in ganz knapp und wie setzt man das an? Und das ist also das gleiche Thema sozusagen. Ja, genau. Ich habe ja nur ein Thema. das reite ich, bis es umfällt. Ja, genau. Okay. Bis jeder seinen eigenen Podcast hat. Ja. Ist doch schön. Und dann haben wir das jetzt ganz schnell abgeschlossen, ne? Ja, voll gut. Oder, oder fällt euch noch irgendwas ein, was im Sommer so passiert ist, museal, für uns, bei uns, in uns? Das ist schon so lange her. Yikes. Ja, nee, müssen wir auch nicht auswalken. Eigentlich wäre noch die nächste Geschichte jetzt, was fällt euch noch zu unserem letzten Besuch in unserer letzten Episode ein? Ne? Die war, glaube ich, im Juni. Da sind Juni. Wir ja heute vorbeigefahren und da war schon alles zu. Ich wollte gerade sagen, ja, da waren wir im DHL. Ja. So ähnlich. Stimmt, ja. DHM waren wir da. Wir waren am DHM vorbeigefahren, da sind jetzt schon ganz alle Türen zu und ganz viel Baustelle. Verrammelt. Verrammelt, kommt man nicht mehr rein. Aber ihr könnt euch ja noch die Folge anhören über die alte Dauerausstellung im DHM. Genau. Die gibt's noch. Ja. Und es ist auch eine ganz erfolgreiche Folge, ne? Ja. Habe ich gesehen. Ja. Die hat schon 50.000 Downloads. Ja, okay. Aber dann schließen wir das mal ab und kommen mal zu dem eigentlichen Thema. Ne? Heute waren wir im Humboldt-Forum in der Berlin Globalausstellung. Das ist alles schwierig, ne? Also wir haben auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, Humboldt-Forum, wie erklärt man überhaupt, in welchem Teil man da jetzt war und zu wem da wie was gehört, weil diese Ausstellung, die wir heute gesehen haben, Jörg hat es am Anfang gesagt, gehört zum Stadtmuseum Berlin, ist somit nicht komplett repräsentativ für das gesamte Haus, das kann man glaube ich vorwegschicken, oder? Ja, ja. Die anderen Ausstellungen habe ich ja noch nicht gesehen, aber... Ja, oder, also aber ich finde allein schon so, also ich meine, dieses Humboldt-Forum, es ging ja viel durch die Medien, ist dieser Nachbau. Wir wollten doch gar nicht über das Humboldt-Forum reden. Naja, man kommt ja nicht drum rum, das ist ja das Problem. Super. Wir waren doch heute in der Berlin Globalausstellung. Ach so, ja, stimmt, kann ich im Humboldt-Forum. Nee, aber also vielleicht nochmal kurz zurück zu den, derjenige Käfer von euch, der bis vor kurzem noch unter einem Stein gelebt hat und von dem Humboldt-Forum vielleicht noch gar nichts gehört hat, was ist das überhaupt? Also der Ort. Also wo sind wir überhaupt hin? Ne? Ach so, das meinst du? Ah, in Berlin-Mitte auf der Museumsinsel, gegenüber vom Dom, vom Berliner Dom, da steht jetzt so ein Riesengebäude, das so ein bisschen so aussieht wie das Berliner Schloss zu Zeiten. Ja, zumindest auf drei von vier Seiten. Mhm. So, Seite vier sieht aus wie eine Bibliothek oder wie eine Bibliothek? Zweckbau oder sowas. Findest du nicht? Die Seite zur Spree, ich finde, die wirkt sehr funktional. Ja. Ja, aber Bibliotheken sehen sogar viel schöner aus. Ja. Ja, Stadtteilbibliothek, Wolfenbüttel, ich weiß es nicht. Sagen wir mal so, da ist ja so moderne Architektur an der einen Seite und die drei anderen Seiten sind halt so historisiert. Ja. Nachgemacht. Genau. Nachgemacht. Und historisiert ist ja sogar noch was anderes. Ja? Ah ja, stimmt. Naja. Und oben drauf ist eine Kuppel mit einem Kreuz. Ja. Damit auch alle wissen, wie christlich dieses Haus ist. Ja. Glaube ich noch nicht mal. Doch, doch. Der Papst selbst hat das gesagt. Echt? Ja, ja. Ja, dann. Du glaubst alles, was der Papst sagt, oder was? Ja, also, ja, man kommt sich so ein bisschen komisch vor, wenn man das jetzt erklären soll, ne? Weil eigentlich war das ja immer so omnipräsent, jedenfalls in unserer Bubble. Ja, aber, ja, eben. Das größte Museumskulturprojekt der Bundesrepublik ever. So wird's verkauft. Ach, ja, so. Genau. Früher mal so hat er mal an dem Ort der preußische König und dann der deutsche Kaiser gewohnt, in Anführungszeichen, residiert. Dann gab es zwischenzeitlich mal den Palast der Republik in der DDR und jetzt haben sie sich gedacht, bauen sie dieses Schloss da wieder hin und packen das aber voll mit Ausstellungen und Kultur. Ne? Genau. Und ein Teil davon ist halt vom Stadtmuseum, von der Stiftung Stadtmuseum Berlin, okkupiert, nenne ich es mal. Nee, aber also genau, die haben diese Berlin-Global-Ausstellung da reingebaut. Darüber hinaus gibt es aber auch noch die Ausstellung des Ethnologischen Museums dort zu sehen und noch ein, zwei, drei weitere kleinere Sachen. Genau, im Keller ist auch was zur Geschichte des Ortes, also ja, was da mal vorher war, dann gibt's und irgendwie Videoinstallationen und dies und das, also und die alles mögliche. Humboldt-Universität zu Berlin hat dort auch eine. Humboldt-Labor, ja, das heißt. Genau, und Dependance. Ja, also da ist irgendwie ziemlich viel drin. Also wenn man sich das Organigramm anschaut, dann wird einem schwindelig, das kann man sagen. Ah ja. Ja, man weiß nicht so. Also, Organigramm. Naja, ja, das macht so Matthias abends immer, wenn er so runterkommen will, dann liest er sich so Organigramm. Der hat das über sein Bett hängen. Ja, ich male das immer auf wie so ein Mandala. Ja. Oder meinst du den Lageplan? Nee, ich meine wirklich das Organigramm. Also das Problem ist ja nicht, das ist ja nicht so wie bei anderen Museen, dass man sagt so, dieses komplette Gebäude gehört diesem und jedem Museum, sondern es gibt so viele Partner. Jörg, du hast gerade gesagt, die Universität hängt auch noch mit drin. Und wer dann welchen Flügel mit welchen Inhalten wie bespielen darf. Also man könnte ja jetzt zum Beispiel auch schon sagen, Stadtmuseum Berlin. Ja. Das gibt's doch schon. Die machen doch schon was zum Thema Berlin im sogenannten Märkischen Museum, was im Endeffekt so das zentrale Mutterhaus des Stadtmuseums ist. Und unsere erste Folge war übrigens an dieser Stelle. Wup, wup. So, aber die sind da jetzt auch mit am Start, weil die haben nämlich so einen, ich sag mal, Museumsstar wie Paul Spies, das ist der Direktor. Ja. Und da hat man gesagt, okay, wenn es das schon irgendwie gibt, wir müssen das Thema Berlin auch irgendwie behandeln in diesem großen Ding, was das Humboldt-Forum ist. Ja. Aber lass uns jetzt mal nicht so viel über das Humboldt-Forum reden. Wir können mal eine eigene Folge über das Humboldt-Forum, da könnt ihr das alles sagen. Ja, wir werden uns die anderen Ausstellungen bestimmt auch noch einzeln anschauen. Genau, okay. Wir können uns ja das jetzt bei den nächsten dann einfach sparen, weil das haben wir ja jetzt schon gesagt. Ach so, okay. Können wir auch. Aber das, also so viel zur Einordnung. Ja, so viel zur Einordnung, genau. Wir sprechen eben heute nur über Berlin global. Genau, und dann geht man da so rein und dann geht man da so in so einen Hof und dann irgendwie in das Foyer. Und dann sagt da jemand, bitte jeder nur einzeln in die Drehtür. Jeder nur ein Kreuz. Genau. Genau, dann fährt man erstmal eine Rolltreppe hoch und kommt sich schon so vor, also ich wollte schon meine Kreditkarte zücken, um shoppen zu gehen, aber nein, es war kein Einkaufszentrum. Wenn die Mall of Berlin ein Museum wäre. Ja. Genau, dann kommt man da so rein. Ja, wie war das? Was war euer erster Eindruck in dem Laden? Ja, ich hatte schon so ein bisschen so ein Einkaufskaufhausgefühl, weil das war alles so, so schick und glänzend. Der Boden war aus Mahoam. Und es gibt ja viele Museen mit Rolltreppen, so ist es ja nicht. Und das macht ja da, also das ist ja da schon gut, dass es da Rolltreppen gibt, weil es ja echt riesig und es geht da mehrere Etagen hoch und so, das ist schon gut. Es ist schon beeindruckend. Es war auch strahlender Sonnenschein und dann es hat mich schon beeindruckt, das Gebäude, muss man schon sagen. Ja. Ich finde aber, wenn man so drin ist und sich so, wir wussten ungefähr, wo wir hin müssen, dass man wird nicht so eingestimmt auf die jeweilige Ausstellung, die man sich anschaut, weil das halt, man hat halt diesen sehr komplexen Zweckbau außenrum, der sicherlich auch seine schönen Ecken hat, aber es ist, sagen wir mal, dieses Humboldt-Forum-Gerüst ist da außenrum und das sieht halt überall gleich aus. Das heißt, auch die Schriftzüge, die auf die einzelnen Ausstellungen hinweisen, die sind auch alle im gleichen Ton, was hilft bei der Orientierung, wenn ich einmal verstanden habe, ich muss auf diese Schilder achten, dann kann ich mich gut orientieren, aber es sagt von außen nicht, wow, cool, hier ist jetzt der Stadtmuseumsteil, sondern das kommt wirklich erst in der Ausstellung eigentlich. Ja, that's true. Genau, dann geht man da rein, schließt seine Sachen ein und dann kommt man irgendwie erstmal in so eine Art, dann kommt man erstmal in so einen Tresen. Und da sind da nette Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da haben wir uns erstmal... Da wird man erstmal gechippt. Da wird man erstmal durchgechippt, ne? Ja. Gechippt und erstmal mit behandschuht. Ja, genau. Also wir mussten uns wegen Corona, Hygienebestimmung und so weiter und weil halt auch so viel mit interaktiven Medienstationen und Taststationen, also man kann halt viel anfassen in diesen Ausstellungen. Deswegen wurde jede Besucherin, jeder Besucher mit Einweghandschuhen ausgestattet. Die haben uns angezogen. Und was man dann auch noch kriegt, ist ein Armband mit einem Chip drin. Und der ist dann dafür gut, dass man irgendwie während der Ausstellung irgendwie verschiedene Entscheidungen treffen kann, beziehungsweise an Umfragen, Umfrage ist das falsche Wort, ja, so ähnlich. Ja, doch. Teilnehmen kann, genau. Und hinterher wird das ganze Ding dann wird dann alles zusammengerechnet und hinterher kriegt man dann so ein Ergebnis raus, aber da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Token zeigen dann die. Token, ja. Token. Das ist so der Museumsbegriff dafür. Ja. Genau, und dann muss man die irgendwie, kriegt man die angezogen, dieses Armband. Und dann ist man da in diesem ersten Raum drin, ne? Und der ist ja schon sehr, da weiß man schon, wie es gestalterisch eigentlich sich durchzieht. Wenn man da drin steht, dann, das ist schon so ein, im Hinblick auf die weitere Ausstellung finde ich das schon sehr aussagekräftig, weil alles sehr so installationsmäßig irgendwie ist. Da hat man irgendwie so ein ja, so großes künstlerisch, Objekt, ne? Künstlerisch, ja. Da hat man so ein großes Objekt in der Mitte, an diesem Terminal, wo man dann steht, um seinen Token da zu programmieren, wo man seinen Namen eingibt und so weiter und so fort und seinen auch seinen eigenen Ton dann zu hören bekommt. Ne? Das fand ich cool. Ja, ja, man hat so, also man hat sich an dem Terminal so anmelden müssen und sich einen Namen geben müssen und dann hat man einen Ton zugewiesen bekommen. Bei mir war das so. Wie war das bei dir? Wie war das bei dir? Katsching. Nee, das war so. Ring, ring. Und immer wenn man eben irgendwo abgestimmt hat oder man konnte auch, also allermeistens hat man abgestimmt, indem man, es gab immer zwei Durchgänge zu den unterschiedlichen Räumen und über jeden Durchgang stand immer eine Aussage oder. Die nennt's Dilemma, nennen die das. Ach, Dilemma. Okay. Also zwei Dilemmata oder das Schweigen-Dilemma. Die nennen das Dilemma. Ja. Aha. Naja, also zum Beispiel, was Grenzen zum Beispiel? Schützen mich oder Grenzen engen mich ein. Irgendwie sowas, genau. Und dann jedes Mal, wenn man da durchgegangen ist, durch diesen Durchgang, den man sich ausgewählt hat, die haben sich natürlich dann im gleichen Raum getroffen, man ist nicht in einen anderen Raum gegangen, dann hat dieser Ton erklungen. Ja. Ich fand das ganz schön. Das war eine schöne Idee. Ja. Es hat vor allem funktioniert. Es war sowieso von super sinnlich. Es hat funktioniert. Aber zu dem ersten Raum wollte ich sagen, weil du gesagt hast, dass das schon so zeigt, wie es ist. Im Nachhinein denke ich auch, das war ja mega großzügig. Also ihr müsst euch vorstellen, der erste Raum, das ist nicht vergleichbar mit irgendeinem Raum, den ihr kennt, sondern das riesenhohe Wände, alles voll mit Graffiti, eine riesige Weltkugel, ich weiß nicht, im Durchmesser 3 Meter mindestens, ja. Also riesig, wirklich riesige Weltkugel. Ja. Aber auch keine Terminal. Kugelkugel, ne? Die Kugel, war so Kugel, ja, die war irgendwie. So, ja genau, es war halt diese Installation. Also ihr müsst euch wirklich einen riesigen Kubusraum vorstellen, nur für dieses Ankommen. Yeah. Also es war mega großzügig gestaltet. Aber das zeigt auch schon, da kommen wir wieder dazu, das Dilemma dieser Ausstellung so ein bisschen. Weil man könnte jetzt denken, der erste Raum ist halt einfach nur eine Kunstinstallation, fertig. Yeah. Wenn man aber genau hinschaut, stellt man fest, also an den Wänden gesprayt, ist irgendwie das Ausgreifen Deutschlands oder halt auch Berlins in die Welt. So, da geht es irgendwie auch um Kolonialismus schon, da geht es irgendwie um, einfach das, ne, die Verbindung von Berlins in die Welt, wo das überall auftaucht. Und da kann man ganz viel entdecken. Es gibt auch so eine Station, die kann man drehen und die zeigt einem dann nochmal, welches Graffiti was ist, kann man anklicken und das steht da. So, man kann sich da voll drauf einlassen, man kann aber auch sagen, ja, sieht gut aus, schön, ich gehe weiter. So. Ja. Und das, auch das zieht sich durch die ganze Ausstellung. Man kann diese ganzen Mitmach, ich gebe meine Meinung ab und so Sachen auch einfach tipptopp ignorieren und einfach durchlaufen. Das stimmt. Aber vielleicht, also was, also, oder sagen wir, also was hat es mit dieser Ausstellung eigentlich auf sich, ne? Berlin global, was kann man sich darunter vorstellen? Du hast ja schon gesagt, irgendwie die Verflechtungen Berlins in globaler Hinsicht. Dass du sagst, in die Welt raus. Ich habe es ganz anders gelesen. Ich habe eher gelesen, wie ist die Welt sozusagen nach Berlin gekommen und wie viel von der Welt befindet sich in Berlin. Also auch klar, auch irgendwie raus auch, also im Sinne von, keine Ahnung, als es da um Aufrüstung und was auch immer, Rüstungsindustrie. Ja, die haben ja auch Kolumbus oder sowas. Ja, der ist jetzt aber kein bekannter Berliner. So aber von dem ganzen Oberthema her, also ich habe es eher so empfunden, auch am Anfang, also gerade am Anfang, es geht eher darum, wie ist sozusagen, wie global ist Berlin, also wie weltoffen oder was auch immer. Das sind die beiden Dimensionen, genau. Also ne, von Berlin nach außen und von außen nach Berlin. Ja. Ich habe mir Folgendes notiert. Ja, lies vor. Um jetzt mal auch den rationellen Komponenten hier Grüsewald lesen zu können. Berlin global. Ja. Liest aus seinem Memoir. Also, ja. Trinkt schon mal ein bisschen, weil das dauert jetzt länger. Nein, ich wollte nur sagen, also was ja ziemlich schön und klar war einfach die Aufteilung. Ne? Also ich habe immer irgendwie begriffen, wann es irgendwie um ein anderes Thema geht. Und genau, und die Themen wollte ich gerade vorlesen, nämlich die waren nämlich Revolution, Freiraum, Grenzen, Vergnügen, Krieg, Mode und Verflechtung. Mhm. Und das waren die großen Hauptbereiche sozusagen der Ausstellung. Ne? Und durch die wurden im ersten Raum vorgestellt, ne? Nee. In dem Raum mit den Fotos. Nee. Genau, das doch, das war wie so ein Kapitel. Dann. Also im zweiten Raum, ja. Ja. Genau, genau. Da wurden die vorgestellt, beziehungsweise das sind dann so die Themen, die sich durch die Ausstellung. Ja, aber hast du doch gerade vorgelesen, die Themen, die sich durch die Ausstellung gezogen haben. Ja, genau. Hä, was? Ja, also man kam in den ersten Raum, wo so ein Eingangsding war, haben wir ja jetzt abgehakt. So, jetzt kam er in den zweiten Raum und da wurden die Themen vorgestellt, die du jetzt vorgelesen hast. Martha hat so eine preußische Attitüde, wenn sie die Ausstellung besucht. Das Humboldt-Forum hat das ja abgeperlt. Oh nein, bitte sag mir, sag sowas nicht. Also, und dann kam man eben in diesen zweiten Raum und da waren diese vielen Fotos. Fotowände. Und so. Sehr gute Texte. Top generell, Texte. Ja. Aber da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, weil da habe ich Texte gelesen. Ich habe Texte gelesen. Mhm. Und da wurden diese Themen, die du so schön vorgelesen hast, na, könnt ihr sie noch? wurden vorgestellt. Und das war so wie so ein Kapitel, also wie so ein Inhaltsverzeichnis, wollte ich sagen. Ja. Genau. Kapitelmarken. Wieder beim Thema. Genau. Ja. Ihr könnt auch jetzt wieder zurückspringen zum Anfang, wo wir was über Kapitelmarken erzählen. Genau, aber das ist ganz interessant, weil es gibt halt so Wände, die sehen aus bisschen wie so Mauerbruchstücke, muss man schon sagen, finde ich. Was? Findest du nicht? Diese Aufstellwände mit den Fotos dran. Für mich sah das aus wie so Mauerbruchstücke, weil die auch so. Ach so, so ein bisschen kratzig waren, so an der Seite. Naja. Kratzig? Hast du dich an denen so gerieben? Oder? Nein, ich meine halt nicht einfach nur so viereckige Wände, sondern halt mit so ein bisschen zerfleddert halt irgendwie. Ja. Yeah. So, und vorne war immer ein großes Bild für ein Thema drauf und auf der Rückseite dann aber nochmal andere Fotos, die das Thema auf eine andere Sicht nochmal betrachtet haben. Und das ist wohl auch die Idee dahinter, weil die Frage ist so, was weiß ich, ist Berlin, ist das immer so, wie man sich so vorstellt, also klischeehaft, oder steckt da noch viel mehr dahinter? Gibt es da noch viel mehr zu sehen? Also Beispiel war irgendwie, wenn es da so um Freiheit und Party machen geht, dann haben die halt irgendwie so eine 20er Jahre Band irgendwie vorne drauf und die tanzen da irgendwie, aber man sieht, da steckt ja noch viel mehr dahinter auf der Rückseite dann. Ja. Das fand ich ganz spannend, das so zu betrachten. Der Raum an sich hat mich persönlich gar nicht so angesprochen, weil das ist so man ist zwar in der Ausstellung, aber es geht noch nicht richtig los eigentlich. Ja, ich fand es mega enttäuschend, weil man kam so ran in diesen riesigen Raum und wurde so, es war so richtig inszeniert und dann gab es so Stellwände mit so Fotos und ich fand die auch so, du fandst die ja so super collagenartig dahin gelayoutet. Die Bilder, ja. Und ich fand es einfach irgendwie so ein bisschen lieblos, aber die Texte fand ich sehr gut und ich so, okay. Hey, Marta, ich darf dich dran erinnern, dass ich die fotografieren sollte vor so einem Bild, ne? Ja, vor diesen 20 Jahren. Das schien dir ja dann doch ganz naja, ich meine, die Rücksachen, ja, das Achso. stimmt schon, aber die Rückseiten, die waren natürlich so ein, also die fand ich so, wenn ich habe mir jetzt vorgestellt, die ganze Ausstellung ist so, mit solchen Wand und Foto und ja. Text. Ja. Da hätte ich gedacht, ach so, okay, alles klar. Und dann kam aber der zweite Raum und der war richtig cool. Aber das ist ganz spannend. Jörg, du hast gesagt, der erste Raum mit den Graffitis, der setzt so ein bisschen den Ton für die Ausstellung, das stimmt. Und dann kommt aber Raum 2. Der dir jetzt erstmal erklärt eigentlich, um was es geht. Also so, wir wissen, das wird alles anstrengend, was auf euch zukommt. Wir zeigen euch erstmal in aller Ruhe die Themen. Ich bräuchte die Themen gar nicht, ehrlich gesagt. Ich hätte einfach auch direkt anfangen können. Weil ich hätte ja eh keinen Shortcut nehmen können, also wie bei Ikea irgendwie. Nee. So ein Schlauch. Ne? Ja, genau. Ja. Also ich fand das super hilfreich. Also echt? Mir hat das schon irgendwie. Ich habe das erst jetzt, wo du es vorgelesen hast, verstanden, dass der erste Raum wie ein Inhaltsverzeichnis war. Ja, aber also ich fand das super hilfreich, weil, aber da kommen wir vielleicht später auch noch zu, wenn wir so ein bisschen mal den Gesamteindruck so erzählen, aber ich fand das, ich war einfach komplett abgelenkt. Immer. Von was? Ständig, die ganze Zeit. Na, von den Themen irgendwie, also, naja, können wir gleich drüber sprechen. Genau, und dann kam man in den nächsten Raum. Das also war im die Grunde müsste ich vorstellen, gehen jetzt, so wie du das vorgelesen hast, magst du das nochmal vorlesen? Die Themen. Soll ich das nochmal vorlesen? In jeder Raum behandelt jetzt eine von diesen Themen. Und da konnte man, also das hat man richtig so durchschreiten müssen. Genau. Weil man kam auch nicht irgendwie so zwischendurch irgendwo anders lang. Du kannst war richtig dein, wie so ein Schlauch. Du kannst dir nicht dein Thema suchen. Du kannst sagen, mich interessiert nur das. Genau. So. Du kannst natürlich irgendwo durchgehen einfach so, aber ja. Du, das ist stimmt, so durchdeckt. Man hätte es so machen können, dass in der Mitte ist dieser Globus und da ist dieses Inhaltsverzeichnis so drumherum und dann kann man so Türen so im Kreis, weißt du? Kann man aber, so what? Im aber lass halt uns dann das Museum bauen, aber ist auch egal. Genau, aber lass uns ganz kurz vielleicht da schon mal, weil wir jetzt gerade an dem Punkt sind, über die Räumlichkeiten sprechen. Ich meine, dieses Humboldt-Forum ist ja auch 20.000. Wieder über das Humboldt-Forum. 20.000 Fach. Das ist Martha, das rotes Tuch heute. Ja. Also das Humboldt-Forum ist ja 20.000 Mal umgeplant worden und noch ein Partner hinzu, wieder einer weg. Dann hieß es, das Museum bespielt das Erdgeschoss. Ach nee, man braucht doch mehr Platz. Ihr zieht doch in den oberen Stock. Da haben sie Ausstellungen umgeplant und hin und her geschoben. Und man merkt halt auch, dass diese Räume auch nicht zwangsläufig reine Museumsräume sind. Was man hört, sollte da irgendwie eigentlich Bibliothek auch irgendwie mit rein, wo man dann gesagt hat, wir können nicht so ein Schloss hinstellen und da einfach nur eine Bibliothek reinmachen, wo keiner hingeht. Ja. Also vor allem so universitätswissenschaftliche Bibliothek. Also hat man dann jetzt dann Berlin Global da reingesetzt und das, ich glaube, das war für die Kolleginnen dort wahrscheinlich nicht sehr einfach, mit diesen Räumlichkeiten dann so eine funktionierende Ausstellung da reinzubauen. Echt? Ja. Man hat es auch auf der Hälfte, kommt man an so Räumlichkeiten vorbei, wo, glaube ich, weiß ich nicht, so Speziallese, Ausleihräume oder irgendwas hätten drin sein sollen, wo dann Büros drin sind. Also, ich finde die Räumlichkeiten, also ich finde, sie haben es sehr schön genutzt, weil es kam, es ist mir nicht aufgefallen. Und ich finde, wenn einem das nicht auffällt, also klar, am Ende dann, als es diese Leseräume gab, wo ich gedacht habe, sind das jetzt die Bildungsräume oder so, aber sonst ist mir es überhaupt nicht aufgefallen. Wenn es einem nicht auffällt, dann ist es auch nicht störend irgendwie, finde ich. Das lag, glaube ich, aber auch daran, dass die Inszenierung oder der Ausstellungsbau halt auch immer sehr eye-catchy war und oh, auch ja, zum Teil groß war. Oh ja, lass uns jetzt endlich mal hier so. Zu den anderen Räumen kommen. Ja, schieß los. Ja, voll geil, oder? Fandest du es nicht geil? Nee, was denn? Also alles. Alles? Also cool, alles war zum Anfassen. Scheiß auf die Handschuhe, das war schon okay. Es war so ein ekliges Gefühl, die wieder auszuziehen. Also wenn ihr sie auszieht, dann sofort die Hände waschen, weil das ist voll eklig. Mhm. Und also ich weiß, es waren mega viele Eindrücke, die ich hatte, weil es eben so voll auf alle Sinne ging. Ja. Also ich kann jetzt gar nicht mehr so richtig sagen, welche coole Station zu welchem Thema gehörte, weil mich das irgendwie, glaube ich, auch nicht so interessiert hat, sondern ich habe eher so ein sinnliches, allgemeines Erlebnis gehabt da drin. Mhm. Sinnliches, allgemeines Erlebnis. Jetzt hier, wirklich. Die Offenbarung. Yeah. Nee, aber tatsächlich, dieses Thema Erlebnis beschreibt die Ausstellung, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Darum geht es auch. Das ist total das Erlebnis. Ja. Also ich weiß noch da, also ich weiß nicht, ob es der erste Raum ist. Es war das der erste Raum mit den Freiräumen? Nee, das war Revolution war der erste, da, wo man an einem Rad drehen musste. Voll cool. Ihr müsst euch vorstellen, so ein Multimedia-Ding. Also, aber zum Begehen. Also stellt euch dieses Ding nur mal vor. Stellt euch vor, wieder ein Riesenraum, ja. Und mittendrin steht ein runder Tisch. Und um diesen runden Tisch zwei gebogene Leinwände, also so riesige Leinwände. Und du stehst praktisch in der Medieninstallation, stehst du drin. Ja. Könnte ich das vorstellen? Ihr wart ja dabei. Kann man sich das so vorstellen? Fragst du jetzt die Hörerin oder uns? Ist es sonst kann man. Und es war alles projiziert, also auf den Tisch wurde projiziert und auf diese Leinwände wurde projiziert. Überall wurde hin projiziert. Und ja, und dann kam ich so rein und es lief gerade wie so ein Film, kann man schon sagen, ne? Zu 1848. Und auf diese Leinwände wurde, während eine Frau so ganz unemotional und so sachtextmäßig gesprochen hat, wurden so Bilderbögen von, die habe ich auch im DRM gesehen, mein damaliger Kollege vom DRM, der darf jetzt nicht zuhören, weil ich erzähle jetzt wieder bestimmt voll den Quatsch, da wurden Bilderbögen eben von der Revolution 1848 gezeigt, die auch natürlich bei der Revolution verteilt worden sind, damit die Leute, also so Vermittlung, Flyer, genau. Und die wurden da gezeigt und zwar in so wie so 3D, ne? Also sie wurden so ein bisschen animiert. Heute irgendwie sehr gerne macht, dass man so Sachen zerschnibbelt und aber dann ihr müsst euch vorstellen, so eigentlich nur so ganz normale Zeichnungen, wo halt so ein paar Soldaten drauf sind und dann einmal der Kaiser und eigentlich nichts Besonderes. Aber du beschreibst es so langweilig. Und die Frau hat das so ganz mit einem ganz normalen Sachtext geschrieben. Aber es war so emotional. Ich stand da echt in diesem. Also an mir zogen die Soldaten vorbei und an mir der Kaiser, als sie dann auch noch sagte so, und danach diesen Blutvergießen, ne, und diesen ganzen Märzgefallenen, dann zeigt sich der Kaiser da mit dieser Armbinde in Schwarz-Rot-Gold und ich sehe den da so an mir vorbeireiten und ich habe voll die Gänsehaut bekommen, obwohl das alles so total unemotional war eigentlich. Was war denn mit ihm los? Ich fand das schon total cool, diesen ersten Raum. Nee, echt. Und auch so schöne Ideen, also auch zum Beispiel, da ging es halt um Revolution und haben sie also überall waren auch Taststationen, das war ja jetzt was sehr Visuelles oder Audiovisuelles. Lass uns aber noch vielleicht mal kurz bei der Station bleiben, weil die ist mein persönliches von diesen ganzen Medien mein Highlight, weil also das Ding heißt irgendwie das Rad der Zeit und in der Mitte dieser Station, du hast ja schon gesagt, ist so ein Tisch, auf den wird eigentlich eine Berlin-Karte projiziert. Ach ja, stimmt. Und der Witz ist, man kann quasi wählen, welcher Film außen gezeigt wird, indem man diesen Tisch dreht auf irgendeine Zauberweise. Es ist ganz merkwürdig. Das ist die Kamera, die dann deine Hände sieht, oder? Ja, aber der irgendwas bewegt sich da schon. Also man merkt da schon was. Das ist ganz merkwürdig. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass man sich an diesen Tisch stellen kann und je mehr Leute außen rumstehen, umso mehr füllt sich quasi dieser Tisch in der Mitte, mit so einer Art Projektion. Und wenn er voll ist, dann kannst du dieses Rad erst drehen. Und je mehr Leute außen rum stehen, umso leichter lässt sich auch dieses Rad eben drehen. Ja, das ist ziemlich cool, weil das soll halt zeigen, wie bei der Revolution, ja, je mehr Leute man zusammenkriegt. Nee. Und dann muss man sich auch noch einigen, welche der Revolutionsfilme man jetzt sehen will. Ja. So, und das ist halt ja wirklich. Vollmeter. Ja, ja, das ist Vollmeter. Und das, also ich hätte es überhaupt nicht gerafft, hättest du mir das vorher nicht erzählt, weil Matthias, vielleicht nochmal kleine Information, Matthias war vorher schon 3000 Mal vorher drin gewesen und hat sich das schon erklären lassen, aber das war auch gut, weil dann hat man solche Informationen halt einfach bekommen, aber ich glaube, also ich hätte das nicht die so Frau hat es aber, das waren sehr, sehr, also wenn überall sehr, sehr die nette Frau. Besucherbetreuerinnen und die Frau, Besucherbetreuerin, der hat das erklärt. Ja, die waren übrigens, ja, du hast recht, die waren alle super, sehr gut. Ne? Die waren super fix. Aber da fragt man sich ja auch, ne, dass es gab ja noch einen weiteren Menschen, der uns, glaube ich, in diesem Raum zum Thema Verflechtung erklärt hatte, wie das damit, was es da mit den Farben und mit den Objekten auf sich hatte. Und da hatte ich es schon ihm gedacht und jetzt denke ich da auch nochmal gerade dran, als sie das erzählt. Wenn es jetzt schon dann BesucherbetreuerInnen braucht, die einem irgendwie die Ausstellung erklären. Ja, aber ich fand das nett. Das ist doch ein bisschen strange. Nein, oder? Ich finde das gut, man kommt dann ins Gespräch und man kommt, und die sind dann auch nicht so einfach nur so Aufpasser, sondern die können dann auch. Das finde ich ja gut. Also ich meine, dass man mit den Leuten, mit den BetreuerInnen da irgendwie ins Gespräch kommt, das passiert ja auch alle Nase lang in, keine Ahnung, auch in Wald- und Wiesenausstellungen und so, ne? Nee, ich fand halt nur, also bei diesem Verflechtungsteil. Ja, aber verflechtet habe ich eh nicht verstanden, den Raum. Aber es war so eine einzige Kunstinstallation, glaube ich. Das war einfach Kunst. Ja, genau. Das muss man nicht verstehen. Und da habe ich mir so gedacht, so nett, dass er uns das erklärt und er war wirklich freundlich und so. Also nochmal wieder Thumbs up vor die Besucherbetreuerinnen und Betreuer. Die waren wirklich super. Wollt ihr wissen, wie die bei denen genannt werden? Ja. Yeah. Es sind Konnektoren. Ah ja. Oho. Konnektoren, aber das. Und Konnektorinnen auch? Connectende. Also wir haben ja schon alles Mögliche gehört mit irgendwie, also Aufsicht, Besucherbetreuer, Gastgeber, Hosts oder jetzt halt Konnektoren. Es gibt ja alles Mögliche. Wie auch immer die heißen, die haben einfach einen guten Job gemacht und konnten, also die sind auf so einem Level, wo du denkst, du kannst sie was fragen irgendwie, aber es ist auch nicht so, dass sie dir die ganze Zeit auf die Pelle rücken oder dass sie halt nur Aufsicht machen. So. Yeah. Ich fand es ein sehr angenehmes Level. Ja, auf jeden Fall. Wo waren wir stehen geblieben? Naja, dass sie das jetzt so erklärt haben. Das haben sie dann. Ach, mit dem Rad der Zeit. Ja, voll cool. Also voll Meta. Nee, ich sag ja, diese Medieninstallation war wirklich, es war einfach auch so sinnvoll. Oft gibt's ja so Medieninstallationen und Filme, die so, ja, also, ja, okay, schön. Aber das hat irgendwie so Sinn gemacht. Obwohl ich, wie gesagt, diese alten, wo es nur Fotos und oder eben Gemälde gab oder so, die fand ich sogar emotionaler als jetzt die Bewegtbildaufnahmen jetzt so irgendwie 89 oder so. Ja, aber nochmal ganz kurz zu dem Raum, weil also diese Medieninstallation füllt diesen Raum mehr oder weniger komplett aus. An den Wänden hängen noch so ein paar Plakate aus der Zeit, aber dann gibt es sowas wie so einen Nebenraum, irgendwie so ein kleines Ding, was zu dem Innenhof des Humboldt-Forums hingeht. Ja. Und das ist dann eher klassisch Museum. Das sind Objekte in Vitrinen mit Texten dabei, so, die zur Geschichte des Ortes auch noch ein bisschen was erzählen, aber es kommt, glaube ich, zwei oder dreimal vor, aber das war es dann so. Ja, aber Entschuldigung. Nee, du hast angefangen. Das hab ich auch gedacht, als ich in diesem Inhaltsverzeichnisraum war, weil er ja kein einziges Objekt war. Ja. Ich habe gedacht, oh Gott, jetzt ist die ganze Ausstellung so. Und dann kam ich halt in diesen Revolutionsraum. Und das Erste, was ich gesehen habe, war, das war aber noch nicht in diesem kleinen Nebenraum, den du beschrieben hast. Also in den Räumen gab es auch irgendwie manchmal Objekte. Das war so eine kleine Vitrine mit so einer kennt ihr diese Musikkurbel, Glocken, nee, wie heißen die, Musikspiel? Leierschienchen. Ja, genau, ja. Mit der Marseillaise und da wurde halt gesagt, dass viele eben diese Revolutionshymne eben im Verborgenen gesungen haben und so und da gab es diese kleinen Musikmaschinen, die das dann so abgespielt haben und da habe ich gedacht so, ja cool, jetzt ist es wirklich da. Und da habe ich mal wieder gemerkt, wie wichtig das auch ist, dass so ein Objekt braucht, um mich irgendwie in die Realität zu bringen. Mhm. Also weil Fotos, ja, und so, klar ist das alles Realität, aber es ist irgendwie so. So nicht so greifbar. Es ist nicht so, dass, ja genau, und da konnte ich mir richtig vorstellen, wie die dann in ihren Empire-Kleidern da stehen und an diesem Gerät drehen und irgendwie, also das fand ich schon wichtig. Und das, glaube ich, darf echt nicht fehlen bei sowas. Also bei diesem ganzen Schnickschnack und groß und Hands und sowas darf sowas auch nicht fehlen, weil dieses kleine Ding mir schon so ein bisschen mehr noch gegeben hat. Und das war aber, ich weiß nicht, wie das in eurem da durchgehen oder in eurer Wahrnehmung jetzt so im Nachhinein ist, aber irgendwie, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, irgendwie so das Objekt ist so schon in den Hintergrund getreten, ne? So generell. Also irgendwie die Inszenierungen waren, oder Inszenierungen, Medienstationen und so. Also, die spielten schon eine größere Rolle, einfach aufgrund ihrer Wirkung, oder? als die Objekte. Kann das sein? Weiß ich nicht. Habe ich so irgendwie für mich ja, sie wurden so wahrgenommen? Nee, ja. Ich finde halt, also wir hatten das ja vor allem mit diesem Einleitungserklärraum, der die Themen setzt. Und da merkt man schon, dass da in dem Ganzen sind halt die Themen, nicht die Objekte. Also die gehen halt nicht, also zumindest meine Wahrnehmung, nicht so vor, dass sie sagen, was haben wir denn für Objekte, was könnten wir denn mit denen erzählen? Genau. Sondern die sagen, wir haben ein Thema, das Thema steht im Vordergrund. Heute mein Thema. Genau, wir inszenieren das mit allen Mitteln und eines der Mittel sind die Objekte. Genau. Da gehört aber noch viel mehr dazu. Yeah. Wir haben viel mit Licht, viel Sound gehabt auch. In jedem Raum hat, jeder Raum hat einen eigenen Sound. Ja, das war eine ganz schöne Kakophonie da drin. Ja, aber im besten Sinne, würde ich sagen. Also ich bin wirklich von diesen Soundsachen wirklich ein großer Fan. Wenn ich, gerade wenn ich mir das dann überlege, im Vergleich zu diesen White Cube Ausstellungen, die man auch so kennt, wo du wirklich so im Nichts hängst, gibt dir dieser Sound, du kommst da schon rein und auch ohne, dass du dich drauf konzentrierst, ist man fühlt sich nicht so allein in so einem Raum, weil so gerade diese Räume sind ja auch sehr hoch, sehr lang, da kann man auch ein bisschen verloren drin sein. Ich finde, der Sound gibt einem schon so ein bisschen Halt und füllt das so ein bisschen. Ja, interessanter Gedanke. Hab ich noch nicht so betrachtet, aber ich habe es eher so kakophonisch für mich wahrgenommen. Ist auch, was man hört, nicht so einfach. Also, weil die einzelnen, wir haben ja Soundstationen auch, weiß ich, oder einen Videobeitrag oder so mit Ton. Habe ich gar nicht mehr angehört. Ja. Fand ich ganz schwierig, weil es mir dann wirklich zu viel geworden wäre. Mhm. Ja. Aber das, ich meine, das mischt sich auch alles, gerade bei dieser Rat der Zeit-Geschichte. Da gab es wohl auch irgendwie Probleme am Anfang mit, wie laut mache ich das jetzt, dass das aber zum Rest des Raums auch passt und wie laut ist die Stimme, die dann was erzählt im Vergleich zu den Hintergrundgeräuschen. Also das ist eine richtige Aufgabe für Sounddesigner halt. Und das, aber ich finde, das erwarte ich von einem Museum heute. Das war, glaube ich, irgendwie ganz gut abgemischt. Ja, weil das hat mich auch nicht gestört und ich bin ja auch sehr empfindlich, was das angeht. Ja, nee, aber also vielleicht nochmal, was gab es denn so für Highlights bei euch? Im guten Sinne? Also wir müssen ja jetzt nicht komplett irgendwie alle Räume und Themen und was weiß ich erklären, aber es gab Highlight-Objekte auch, fand ich. Ja, was und, denn? Na, zum Beispiel die Tresortür. Die Tresortür, finde ich, ist so ein Highlight-Objekt. Vielleicht, Jörg, du kannst da, glaube ich, mehr zu der Tür sagen als ich. Jetzt erklären, woher, das ist eine Tresortür, wie man sich die vorstellt. Die führt in einen Tresor, aber in einen, in dem man begehen kann. Dagobert Duck. Ja, also ein großes Ding, irgendwie rostig. Und sie kommt, sie war eingebaut in dem ehemaligen Club-Tresor, der an der Leipziger Platz mal beheimatet war. Früher war das halt irgendwie der Keller einer Bank, glaube ich. Das ist Kaufhaus Wertheim oder sowas und die hat eine Bank im Keller. Ja, ja, oder so. Genau. Und da war halt früher ein Club drin, der hieß der Tresor. Und diese Tresortür, da wo dann Generationen von Ravern und Raverinnen und generell Party-People irgendwie durchgelatscht sind, das haben sie sich irgendwie gesaved und haben sie es da hingestellt. Die haben sich sogar nicht nur selbst, sondern angeblich der ehemalige Betreiber von diesem Tresor hat die, als sie dicht machen mussten, das ist ja ungefähr da, wo jetzt hier die Mall of Berlin steht, hat er die wohl auf eigene Kosten ausbauen lassen. Und Dimitri. Dimitri. Ja, wenn der so heißt. Ich glaube schon. Und dann stand die Tür wohl draußen rum und ist halt verrostet, deswegen sieht die auch so aus, wie sie jetzt aussieht. Ah, ja, okay. Aber die steht auf so einem kleinen Sockel irgendwie und man läuft so drauf rum. Es ist der Raum, wo es um Grenzen geht. Mhm. Und Grenzüberschreitung. Die Tür ist ja heute auch für Berlin so in dieser Partyszene immer auch so eine Grenze. Komme ich rein, komme ich nicht rein. Ja, so. Ja. Und das ist irgendwie ein cooles Objekt und vor allem, man darf tatsächlich auch durchgehen irgendwie, wenn man möchte. Ja, aber das darf man nicht. Ne? Weil man darf das nicht. Da hat man wieder so die Ehrfurcht des Objektes. Mhm. Die steht irgendwie auf so einem Sockel so und dann Aura, ja, genau, und dann kann man da nicht durchgehen. Also wenn ihr jetzt von Highlight-Objekten sprecht, generell. Also das, ich fand schon mehrere Highlights, also von diesem Partyraum. lass uns über den Partyraum. Der Partyraum war einfach, ihr müsst euch vorstellen, eine begehbare Disco-Kugel, aber so halt eine Disco-Kugel, die andersrum ist. Und ich habe ein Foto gemacht man hat Kopfhörer aufbekommen und auf den Kopfhörern war Musik und ein cooles Lied nach dem anderen. Also es war wirklich richtig gut zum Updancen, also fand ich. Aber auch so ein wilder Mix, also so 20er 80er, das Beste von heute. Und ich habe ein Foto gemacht von Matthias und das sieht so aus, als würde er im Weltall fliegen, weil es überall diese Reflexe diese Lichtreflexe waren. Und so hat man sich auch ehrlich gesagt gefühlt, als würde man so voll schweben und ja. Das zeigt auch wieder, diese Ausstellung ist im besten Sinne das, was man als Instagrammable bezeichnet. Also es gibt wirklich, du hast ja auch am Anfang schon gesagt, Martha, ja, mach ein Foto. Ja. Ich würde nicht sagen, ja, das Instagrammable wegen mir, aber ist auch podcastable, weil das war dieser Raum, wo es um das Vergnügen, ne? Mhm. Irgendwie ging. Ne? Und die hatten da halt einfach so große Kugeln in den Raum gebaut, ne? Und in einer dieser Kugeln war sozusagen diese Disco, wo man irgendwie mit dem Kopfhörer auf irgendwie tanzen konnte. Aber was ich so total abgefahren fand, war die Akustik, die es in diesen Kugeln irgendwie gab, ne? Weil die zum Teil irgendwie, also schwer zu beschreiben, aber man hat halt, pardon, ja, also irgendwie, keine Ahnung, ich fand die Akustik da einfach irgendwie so total interessant, weil die halt einfach komplett irgendwie anders war und man irgendwie die akustische Außenwelt irgendwie auch irgendwie ganz anders gehört hat. Genau, das wollte ich nur sagen. Ja, es war wirklich mit allen Sinnen, also zum Beispiel, da gab es so eine Riechstation und das ging zum, also das habe ich dann im Nachhinein erst weiß nicht, ob sie es auch so ein bisschen auf, vielleicht war es ein bisschen aufgesetzt, aber im Nachhinein habe ich gesehen, es ging um Bienen, also die Bienen in Berlin, die halt so viele Gerüche wahrnehmen. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber das war irgendwie so der Aufhänger. Da waren so zwei Riechstationen da und das war insofern, am Anfang dachte ich, boah, geil, Riechstationen. Und man hat ja diese Maske an und dann riecht man durch die Maske. Und am Anfang ging das noch so. Das waren so Thymian und Rose und man musste halt immer so ein bisschen gucken, was es, also erraten, was es ist. Pfütze. Erde war auch da, war echt mies. Das war schon grenzwertig. Und das allerletzte, was ich hatte, war leider echt Hundekot. Das war so gemein, das war so gemein. Und dann musste ich ganz schnell nochmal an der Rose riechen, aber es war schon zu spät. Und diese ganzen Geschmacksmischungen, ja, haben sich dann in meiner Maske festgesetzt. Und die ganze Zeit in der Ausstellung hatte ich diese Mischung aus Berlin-Geruch in meiner Maske. Und dann noch so schwitzige Finger wegen den Handschuhen und so, ne? Ja. Ist da so rumgelaufen wie so ein Zombie. Also ich möchte bitte, liebe Berlin-Global-Ausstellungsmacher, wie nennt man das bei Filmen, wenn so Content gezeigt wird, der irgendwie so Disclaimer. Ja, der irgendwie so Trigger Warning. Ja, genau, Trigger Warning. Das möchte ich bitte bei dieser Hundekotdose haben, weil das ist echt gemein. Was ich auch interessant fand, oder auch spannend, wir waren in einem Raum, wo es auch um diese Freiräume eben geht, dass die sich verändern. Und da gibt es so Foto- oder Projektionswände, ja, da sind so Filmchen drauf. Und diese Wände hängen an so Schiebern, also die bewegen sich, die fahren nach links, nach rechts. Jörg, du hast gesagt, ich war schon ein paar Mal nach in der Ausstellung. Vorne und hinten? Ja, oder so. Je nachdem, wenn man oben von der Seite unten guckt. Es ist auf jeden Fall viel Bewegung drin. Und ich war schon, wie gesagt, zwei, drei Mal jetzt in der Ausstellung. Und es ist das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist, so, dass das überhaupt in so einer Aufhängung ist. Und tatsächlich, es wird einem ein bisschen merkwürdig dabei auch, aber ich finde, also, das ist auch wieder dieses Meta-Dingsi mit drin, ne? So, ja, und die Wände bewegen sich und weil die Freiräume verändern sich auch und ach so. Nee, man kann aber auch da drin stehen und denkt sich so, bäh? Das braucht man echt nicht, ja. Ja. So. Da war ich sehr irritiert von, weil ich wollte mir immer die Fotos, die dann dort projiziert wurden oder auch die Filme, aber eher bei den Fotos hat man es gemerkt, weil es ja Standfotos sind, irgendwie anschauen. Und dann wackelte halt einfach irgendwie immer diese Projektionsfläche, ne? Und diese Vor- und Zurückbewegung. Und das war irgendwie alles sehr ein bisschen, also ich weiß nicht. Mir war das auch der Raum, wo dieser Hirschfeld, dieses diverse, ja, das fand ich auch generell, aber also das war sehr gut. Wirklich, das muss man wirklich sagen, also generell bei der Ausstellung, es ist total auf Diversität, Inklusion, auf Vielfalt und auch auf unterschiedliche Ansprache von unterschiedlichen Themen geachtet worden. Und diese eine kleine Aspekt hat mir auch total gefallen. Mhm. Da war von dem Hirschfeld, heißt er, ne? Ja. Die Rede, ein Arzt, der eben in, wann war das nochmal? Sogar im 19. Jahrhundert? Nee. Ja, doch, in den 20er beziehungsweise 30er Jahren so ein Institut gegründet hat. Genau, der hat Geschlechtsangleichungen durchgeführt auch. Ja, genau. Ja, und dann, genau. Ja. Und das war super schön erzählt von einem Transvestiten, sagt man. Hm. Ja. Und total liebevoll erzählt und auch so total verständlich und richtig, ja, wie soll ich sagen, einfühlsam. Ja. Also man konnte wirklich, obwohl ich ja mit dem Thema gar nichts zu tun habe, konnte man wirklich dieses Thema verstehen. Ja, ja, das fand ich auch sehr gut. Da habe ich auch irgendwie lange vor oder drin gestanden, weil das irgendwie so, ich meine, was bei vielen halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch bei mir zum Teil irgendwie zu Überforderung führt, ist, wenn irgendwie, dann gibt es jetzt irgendwie nicht mehr zwei Geschlechter, sondern es gibt irgendwie viele, viele, viele Geschlechter. Ne? Und das ist ja auch was dieser, wie heißt er denn nochmal mit Vornamen? Emanuel hier schon. Markus? Ich weiß es auch nicht. Thomas? Naja, was er so in seinen Forschungen irgendwie damals irgendwie auch festgestellt hat, hey Leute, es ist nicht so, dass es irgendwie zwei Geschlechter gibt, sondern es gibt halt viele davon. Und das wurde halt irgendwie auf so eine ganz unprätentiöse und irgendwie beruhigende Art und Weise irgendwie erklärt. Und das fand ich irgendwie echt so gut, weil das, glaube ich, bei vielen irgendwie auch für Verwirrung sorgt. Diese Thematik, ne, dass es jetzt auf einmal irgendwie mehr Geschlechter geben soll. Aber es war schade, dass es so ein bisschen so ein bisschen am Rande war, weil das war eins, also ich fand, es war eins meiner Highlights. Dieser Film, diese Darstellung von diesem, das war ja im Grunde, hat er jemand eine Rolle gespielt, ne? Mhm. Das war so ein Schauspieler. Ein Schauspieler, der hat die Rolle von einem von den Männern gespielt, die eine Geschlechtsangleichung gemacht haben und dann eben als Mädchen, als Zimmermädchen oder irgendwie so. Oh, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hatte er so typische, so ein Schürzchen an und ja, so genau. Und so da gearbeitet hat und es war irgendwie total, war wirklich sehr berührend. Also ich konnte mich in die Zeit so versetzen, ich konnte mich aber auch in die, bisschen in diese Rolle hineinversetzen. Es war, Und weil auch anscheinend dieses Institut, ne, ich wusste vorher auch nichts von, irgendwie auch jetzt nicht nur einfach irgendwie so dieses wissenschaftliche Erforschung und so und Operationen und was irgendwie war, sondern eben halt auch so ein, einfach so ein Ort, wo halt einfach irgendwie viele Queere und Transmenschen, was auch immer, damals irgendwie eine Zuflucht gefunden oder sich halt irgendwie dort irgendwie auch getroffen haben. Ne? So irgendwie in einer Zeit, die eigentlich so eigentlich komplett entgegen so einer Vielfalt irgendwie stand. Ja, wurde auch nicht. Apropos getroffen, auch einer dieser Räume hinter diesen beweglichen Wänden, da ging es um die Potze, irgendwie so ein linkes Kulturzentrum. Ja. Und das ist zum Beispiel auch das Ergebnis von so einem partizipativen Prozess, wo die Leute quasi selbst aus dieser Einrichtung Material beigesteuert haben, sowohl Bilder, Poster, Figuren, Klamotten, alles Mögliche und den Raum mehr oder weniger ohne kuratorische Einflussnahme einfach bespielt haben. Ja. Und ich finde das cool, man geht da so rein und hängt dann da so ab irgendwie, ich fand es total lässig. Ja, und das war auch gut, dass die echten Leute gemacht haben lassen, weil sonst sieht das oft so inszeniert und gewollt und nicht gekonnt aus oder so aufgesetzt und da sah das wirklich, da habe ich zum ersten Mal in dieser Ausstellung irgendwie so ein bisschen durchatmen können, ehrlich gesagt. Weil das so auch Drugstore. Nein. Wie soll ich sagen? Auch wenn es halt inszeniert war, also das abgeschrabbelte Ledersofa da irgendwie so stand und man natürlich jetzt nicht irgendwie in der Potze selbst saß oder in sonst irgendeinem besetzten Haus oder ne, irgendwie was Ähnlichem. Du hast dich wie zu Hause gefühlt. Nein. Abgekrabbelt. Nein, aber das war irgendwie so ein bisschen so, okay, Sofa. Da kann ich mich, da kann ich mich, ich wusste sofort, anders als bei dem Tresor, bei der Tresortür, wusste ich sofort, ey, ich kann mich auf dieses Scheißsofa setzen und jetzt irgendwie erstmal irgendwie abhängen. So, und dann war auch irgendwie, das war so ein bisschen so ein Safe Space für mich, irgendwie in dieser Ausstellung, weil dann hatte man da irgendwie einen Film, der lief. Und es gab irgendwie einen Tisch mit, keine Ahnung, irgendwie Gekrabbel, Aschenbecher, hast du nicht gesehen. So, und das war so ein bisschen so durchschnaufen. Das fand ich mir ganz gut. Ja, tatsächlich. Aber es, sowohl die Geschichte mit dem Hirschfeld als auch mit der Porzellan, einfach diese Themen werden irgendwie ernst genommen, hatte ich das Gefühl. So. Ja. Das ist nicht so, da ist man, obwohl es inszeniert ist, ist es nicht verkünstelt oder so. Ja, genau. Das fand ich sehr ansprechend. Obwohl es natürlich irgendwie schon viele, viele verkünstelte Bereiche irgendwie in dieser Ausstellung gibt, aber sie hat immer wieder so ihre hellen Ecken, sag ich mal, in der Hinsicht. Da fällt mir ein, apropos Magnus Hirschfeld. Aber apropos, auch nochmal zum Thema Objekte und Safe Space. Es gibt natürlich auch das klassische Kaiserpanorama. Ja. Wer schon im Märkischen Museum war, der kennt es. Wer im Deutschen Technikmuseum war, der kennt das auch. Deutsches Historisches Museum. Auch. Deutsches Technikmuseum hat auch so. Auch. Wo haben wir denn das? Das gibt es oder Küche, das steht überall. Genau. Ach stimmt, oben bei den Futterausstellungen. Genau, also das ist dieses, so ein Holz, wie sagt man denn? Rhombus. Rondell. Rondell. Und man sitzt außen rum und in der Mitte fahren halt so Fotos an einem vorbei mit einer kurzen Beschreibung, was es ist. Ja. Und man sieht das halt so, und das heißt das Kaiserpanorama, wenn man eben auch den Kaiser da auf seiner Ausritt oder so sieht. Und das ist ein, oder wenn nicht sogar das klassische Stadtmuseum Berlin-Objekt. Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, hier ein Nachbau, wenn ich das richtig verstanden habe, der aber eben nicht fehlen darf. Und ich glaube, der ist für viele klassische, ich kenne das Stadtmuseum Berlin Besucher, das letzte Stück, also ein Anhaltspunkt, an dem man sich so festhalten kann, ja. Alles ändert sich, aber das Panorama bleibt. Ja, ist wirklich so. Das kriegt ihr auch. Auch wenn du mit deinem Opa da hingehst, er sonst der will dich immer den Kaiser ins Märkische sehen. Museum geschleppt. Genau. Genau. Wenn der Opa sich die Pickelhaube aufsetzt und mit dir in deinem Matrosenanzug ins Museum geht. Nö, finde ich gar nicht furchtbar. Finde ich eigentlich ganz schön. Ja, finde ich auch. Aber sind da immer, ich habe da nicht reingeguckt, sind da immer noch die Fotos von Kaiser drin oder was? Möglich. Ich bin ja auch so ein Sicherheitstyp. Ach, bist du durch das Torchen Sicherheit schützt dich oder was auch immer gegangen? Nee, das war. Nee, ich meine, das ist jetzt ein zu großer Sprung für unsere Hörerin. Kommt mal gleich nochmal zu. Ja, genau. Aber ich fand zum Beispiel, Entschuldigung, darf ich dazu noch was sagen? Ich fand zum Beispiel diese kleinen so touristische Ausgucksstationen viel schöner als das Kaiserpanorama, weil ihr müsst euch vorstellen, man hat natürlich man ist, glaube ich, auch einmal irgendwie so ums Schloss rumgegangen oder ich weiß nicht, ich habe die Orientierung einmal verloren. Ums Karree. Aber man hat immer wieder nach draußen geguckt und immer wieder eine andere Aussicht gehabt. Und das Schöne war, dass auch innerhalb der Ausstellung inhaltlich auf diesen Ort, wo man gerade ist, eingegangen ist, aber auch immer wieder so wie so Touristenausgucks Fernrohre hatte, Fernrohre, wo man so durchgeguckt hat in die Richtung, wo man, wenn man durchgeguckt hat, aber nicht das gesehen hat, was draußen wirklich war, sondern wie es früher war. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, hast es jetzt gerade also so ein bisschen vorweggenommen, weil wir ja über Highlights gesprochen haben. Das war eins meiner Highlights. Oh, Entschuldigung. Weil das, nee, alles gut. Weil das, ich komme da wieder drauf zurück, so von wegen Safe Space, also für mich Safe Space, von diesem Inszenierungswahnsinn, den ich davor gefunden habe, wieder mal auf altbekannte, aber trotzdem irgendwie wohlgesetzte Medien irgendwie zurückgreifen konnte. Und ich fand das so schön, einfach nur durch so ein Fernrohr zu gucken. Und keine Ahnung, wo war das? Ich glaube, in dem ersten Raum, wo es um Revolutionen ging, und diesem Rad und so, was wir gerade schon besprochen hatten. Und dann guckte man gegenüber, welches Gebäude ist denn das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gegenüber auf so ein Gebäude, wo halt so eine große, ich weiß nicht, aus so Gusseisen oder so gemachte Tür irgendwie ist und wo es halt so konnte man Karl Marx, glaube ich, sehen, so eine Karl Marx Gesicht und da ging es irgendwie um, im Grunde genommen um die, um diesen, diese sozialistische Ausrufung der Republik oder was? Was? Die Ausrufung der Republik da oder was? Ja, aber das war doch nicht. Ist auch wurscht. Ja, genau. Aber das, was mich daran fasziniert hat, war, was mich daran beruhigt hat, war, einmal irgendwie so dieses, man guckt durch so ein Okular und man guckt aus dem Museum raus. Man guckt aus diesem Ort irgendwie raus und sieht da irgendwie was anderes, was aber trotzdem mit dieser Ausstellung irgendwie zu tun hat. So, und das fand ich irgendwie so schön, weil das, weil es auf der einen Seite irgendwie dieses Humboldt-Forum oder dieses Berliner Schloss oder so nochmal als ein Ort kennzeichnete, der sehr super historisch ist. So, und der aber auch gleichzeitig dann in die Stadt rein, ne, also man guckte in die Stadt rein, die ja Thema dieser Ausstellung ist und fand dann da irgendwie was vor, was gerade thematisch total passend war. Das fand ich super schön. Das möchte ich nochmal unterstreichen. Das ist faszinierend, weil eigentlich sind die Ausblicke, die Fenster sind eigentlich abgehängt, großteils. Ja, genau. Und aber an so wohl überlegten Punkten sind sie dann freigelassen und geben einem eben diesen Blick auf die Stadt. Jörg, du hast das gerade gesagt. Und diese Stadt ist ja eigentlich das Thema der Ausstellung. Genau. Und gleichzeitig verschwindet aber das Humboldt-Forum dahinter so ein bisschen. Und das ist jetzt auch nochmal der Special-Touri und für alle Besucherinnen-Tipp. Es gibt zwischen diesen Kugeln, die wir vorhin beschrieben haben, wo man da unterwegs ist, hat man einmal einen freigelassenen Ausblick nach draußen. Und zwar direkt auf der Spreeseite Richtung Fernsehturm, sprich Alexanderplatz. Und das ist, ich würde behaupten, wahrscheinlich der beste Ausblick, den man auf den Fernsehturm in ganz Berlin kriegen kann. Ich fand das mega. Ja. Den dann noch von einem blauen Himmel. Das ist echt schön heute. Den und wenn man ganz oben ins Park-In-Hotel fährt, da gibt es nämlich ganz oben gibt es so eine Aussichtsplattform. Kann man machen für 4 Euro, war das vor 2 Jahren, wo ich da war. Kann man da hinfahren und da hat man auch einen saugeilen Blick da drauf. Da fällt mir ein, noch nicht offen, aber im Humboldt-Forum wird man auch ein Dach Café, Dachterrasse haben, wo man drauf kann. Ja, das fand ich auch cool. Nämlich bei dem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ich muss mich ja eigentlich in Ausstellung immer ausruhen und irgendwas essen. Und in dem Moment, wo ich gedacht habe, boah, jetzt ein Kaffee, war da schwupps, Bing. War leider noch nicht offen, aber wird eröffnet, ein Kaffee, was man auch wirklich, also was in der Ausstellung ist, wo man gar nicht anders reinkommt. Da kommt man so nur rein, wenn man in der Ausstellung ist sozusagen. Es ist halt voll die Ikea-isierung, aber es ist aber geil, das, ich finde das, ja, das ist echt toll. Also wie gesagt, das ist aktuell noch zu, aber sowohl in den Bereichen, also auch vor der Ausstellung schon, als wir unsere Sachen abgegeben haben und da so viel los war, als auch in diesem Moment mit diesem, da hat einer an einen Café mitten in der Ausstellung gedacht und so. Ja. Da kam ich mir vor, wie in einem dieser großen Museen, also wirklich international London. So wirklich auf einem, das klingt jetzt absurd vielleicht, aber so auf so einem Weltniveau, wo man denkt so, das ist internationales, modernes Museum, wo man sowas auch mitdenkt, weil es nicht halt in, das ist vielleicht der Vorteil, weil es halt nicht in einem historischen alten Bau ist, sondern weil man das mitplanen konnte. Das kommt wird, ob das funktioniert oder das ist nicht. Komisch, ne, dass man das, wenn man jetzt schon ein innovatives Museum sein will, dass man da einfach nur einen Kaffee ausschenken sollte. Ja, aber das sind so total wichtige Dinge und auch Sitzmöglichkeiten. Es waren auch immer wieder unterschiedliche Arten von Sitzmöglichkeiten, nicht immer nur so harte Bänke. Ja, nicht immer die gleichen, vor allem das macht es nicht langweilig, finde ich. Also Sitzen auf unterschiedlichste Art und Weise. Und es war von den Themen, wir haben ja jetzt nur wirklich ganz wenig angesprochen, aber wir müssen jetzt mal langsam, ne? Nein, alles gut. Nee, also das war so eine Vielfalt an Themen und so. Ich kann das, also ja. Es war super kurzweilig und vielleicht, also wir hatten ja alle noch unsere Armbänder an, ne? Und da sind wir dann durch verschiedene Türen gelaufen und haben damit verschiedene Abstimmungen quasi geleistet und ganz am Ende gab es dann so einen Auswertungsraum. Mhm. Ne? Da konnte man dann wieder sein Armband sozusagen ausgelesen und konnte nochmal irgendwie sehen, was man an welchen Stationen für was man sich irgendwie entschieden hatte und so. Und auch was man verpasst hat. Weil man Ich hatte eine Sache verpasst. Ich hatte zwei verpasst. Okay. Also nicht verpasst, aber... Ich hatte acht verpasst. Echt? Nein, kein Nein, Ich habe einfach den Ton nicht verpasst. Gehört, deswegen, ja. Du hast wieder den Ton nicht gehört. Ich habe wieder den Schuss nicht gehört. Oh, pardon. Genau, und dann hat man, genau, dann wurde das so ausgewertet und dann hat man so ein Auswertungskärtchen bekommen, ne? Und dann hat man da irgendwie so eine Art von, was ist man für ein Typ irgendwie, und da gibt es halt so vier verschiedene Kategorien, also Gleichheit, Freiheit, Tradition und Sicherheit. So, ich fand das lustig, dass bei euch beiden das Gleiche rauskam. Ja, genau, bei mir hatte ganz gut, also ganz knapp vor der Gleichheit die Sicherheit gewonnen. Ja, ist mein großes Vorbild. Ich bin immer nur nachgelaufen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Weil, bei mir die Gleichheit gewonnen. Ja, aber ich frage mich, warum ich jetzt so ein Sicherheitstyp bin, ehrlich gesagt. Nee, weil ich habe die ganze Zeit gesagt, hier Freiräume, super geil und. Ich weiß auch gar nicht, was das, mit der Sicherheit habe ich überhaupt keine, ich kann mir was vorstellen unter Gleichheit, Tradition und Freiheit. Aber bei Sicherheit habe ich ehrlich gesagt, kann ich mir nichts drunter vorstellen. Naja, da gab es halt so, also das meintest du auch, Matthias, also, da gab es zwischenzeitlich dann mal irgendwie so die Fragen nach Grenzen oder so. Ich glaube, das war irgendwie auch in der Nähe des Raums über Krieg. Das kam hinter dem Tresor direkt, kommt das mit den Grenzen, vermessen werden auf dem Boden mit Vermessungsinstrumenten. Auch ganz nett inszeniert eigentlich. Genau. Und da bin ich durch die Tür gegangen mit dem Grenzen geben mir Sicherheit oder so. Aber auch nur, weil ich da durchgegangen bin, weil ich mir dachte so, da muss ich mir nochmal an unsere letzte Folge erinnern, wo wir auch über Grenzen gesprochen hatten, ganz am Anfang. Ja. Und dann hatte ich mir nochmal so gefragt, so ganz pfiffig hatte ich mir gefragt, wo sind denn die Grenzen, in denen ich mich wohlfühle? Da habe ich an mein eigenes Zuhause gedacht. Ja, der Jörg, müsst ihr wissen, der läuft hier auch immer mit so einem Frontex-T-Shirt rum und so. Das war jetzt aber auch voll wieder so Meta. Ich habe diese ganzen Meta-Ebenen überhaupt nicht gemerkt und es hat mich auch nicht interessiert, ehrlich gesagt. Ich war echt so wie so auf so einem Spielplatz und das war irgendwie alles cool. Ja. Und ich habe alles ausprobiert und ob ich jetzt viel über Berlin oder über Globalisierung oder über Berlin global gelernt habe, das weiß ich eben nicht. Ja, das ist voll das gute Bild, wirklich. So habe ich mich auch gefühlt. Wollen wir mal zum Fazit kommen? Ja, oder wollt ihr, habt ihr noch ganz, Matthias? Nee, ich will gar nicht mehr so stark drauf eingehen, aber. Doch, geh mal ganz stark drauf ein, bitte. Die Berlin Global-Ausstellung, muss man ja auch sagen, hatte das Glück oder vielleicht auch den Nachteil, dass sie als erstes aufmachen musste im HF, ich darf das Wort nicht mehr benutzen. Yeah. Und im HUFO, wie die Kenner sagen, im HUFO. Die HUFO, das klingt gut. So, im HUFO jetzt, die ne? Die Kinder. Die Kenner. Ach, die Kenner, ja. Vielleicht auch Kinder. Kinder können auch Kenner sein. Ja. Yeah. Und dementsprechend kommt ja von außen alles, was irgendwie auf das HUFO projiziert wurde an positiven und negativen Sachen, fällt natürlich dann oder erstmal auch auf Berlin global zurück. Wobei ich glaube, von dem, was man aktuell so hört, habe ich am Anfang schon gesagt, Berlin global ist, glaube ich, nicht typisch für das Gesamthaus und nicht für die Probleme, aber es gibt so ein paar Pünktchen, da wird halt Berlin global auch angegriffen, aus vielleicht eher konservativer Perspektive auch. Also wir hatten diesen Kriegsraum zum Beispiel, da gibt es eine Wand, das sind dann irgendwie Kriege, in denen Deutschland verwickelt war oder so. Und da ist dann eben auch irgendwie die Wehrmacht natürlich mit aufgeführt und dann ist so ein bisschen Platz gelassen und dann kommt so jetzt Einsätze der Bundeswehr und sowas. Seit 1990. Und dann gab es, glaube ich, irgendwo in der Berliner Zeitung oder so, ich bin mir nicht sicher, hat sich einer beschwert nach dem Motto, der Bürgermeister hier höchstpersönlich, aktuell noch Herr Müller, müsse sich quasi entschuldigen dafür, dass hier in diesem Haus, in so einer Ausstellung, die Bundeswehr mit der Wehrmacht so quasi gleichgesetzt würde, so wo ich sagen würde, Soldat ist Soldat, Krieg ist Krieg, wollen wir mal nichts so sein. Menschen gestorben. So, ja. So, man kann das, also es lädt zur Diskussion ein, das ist positiv, aber halt diese, also dieses, es ist krass zu sehen, wie von außen da wirklich drauf geschaut wird, wie politisch auch so eine Ausstellung, die eigentlich nur die Vernetzung Berlins auf eine spielerische Art und Weise zeigen will, wie da viele Leute sich dort doch angegriffen fühlen und auch, wenn man sich die Google-Bewertung anschaut, ist ganz lustig, die liegt irgendwie bei einer 3, irgendwas, weil es super viele Ein-Sterne und viele 5-Sterne-Wertungen gibt und viel dazwischen ist nicht. Und das ist, also das finde ich echt spannend zu sehen. Okay. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie diese, also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, dass sie diese aber die eigentlich wirklich wichtige Bewertung, die kommt doch jetzt. Ja, die kommt gleich. Der Jörg wollte noch was sagen. Nee, ich wollte nur, weil du es jetzt gerade sagtest, mit dieser vermeintlichen, in Anführungszeichen, Gleichstellung von Bundeswehraktionen und Wehrmachtsaktionen oder was weiß ich. Ne, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da irgendwie viel drüber, also dass sie es bewusst so gesetzt haben und viel drüber vielleicht auch diskutiert haben, ob sie es machen sollen. Und das finde ich halt irgendwie total gut. Also ja, das ist genau. Auch, dass da auch so Punkte irgendwie aufscheinen, ja, in also dieser es ist keine, Ausstellung. Wir haben vorhin über Instagrammable gesprochen, ja. Yeah. Das ist aber keine glatte Ausstellung, nee. Ganz und gar nicht. Also je nachdem, aus welcher Blickrichtung man kommt, und ich glaube, es gibt auch Leute, die werfen der Ausstellung vor, die sei in unserem besten Sinne linksgrün versifft. Ich glaube, wir haben uns da oft wiedergefunden an vielen Punkten, aber ich glaube, es gibt... Qualitätsmerkmal. Ja, ich glaube, es gibt ein eher konservatives Publikum, die dann doch hier und da sich irgendwie an den Karren gefahren fühlen oder Dinge halt nicht so sehen, die Sprache nicht in Ordnung finden, die da benutzt wird. Das ist noch kein Fazit, ich sag trotzdem Thumbs up, so, weil ich fand das sehr cool, aber lass uns gerne dann Richtung Fazit. Das fand ich wirklich erstaunlich, also und auch vorbildlich. Also ich kann wirklich sagen, es ist vorbildlich, mit solchen Themen wie Diversität, mit Antirassismus und sowas umgegangen. Also aus meiner Sicht und Erfahrung, wahrscheinlich gibt es da immer noch, es gibt ja immer, wie soll ich Kritikerin. Sagen? Kritikerin. Ja, nee, das will ich gar nicht sagen. Ausbaufähigkeit. Also gibt immer, wo man sagen kann, das ist vielleicht doch nicht zu sensibel genug. Aber auch zum Beispiel dieses eine Schild, Achtung, in diesem Film werden rassistische Begriffe benutzt und so. Und wir wollen nicht, dass ihr das guckt, ohne euch da darauf vorzubereiten und euch Gedanken darüber zu machen und so. Das ist so sensibel. Also das ist auch das, was ich gesagt habe mit dem Geschlechtsangleichungsthema. Es ist jedes Thema sehr sensibel angegangen worden und das oder so einfühlsam. Ja, es nimmt das ernst und auch, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, ich weiß ja nicht, wie die Strukturen da sind, aber ich kann mir vorstellen, dass mit den Communities einfach auch sehr viel Austausch stattfand. Also, oder das würde ich mir wünschen. Ja, und du hast ja auch gesagt, es gibt diese Freiraum. Genau, drei Freiräume oder Freiflächen in der Ausstellung, die, also zwei von dreien werden immer bespielt und Künstlerinnen und Künstler können sich darauf bewerben, diese Flächen zu bespielen. Wie nur Künstlerinnen und Künstler? Ja. Das ist für, also jeder Mensch ist ein Künstler, hat Josef Beuys gesagt. Ja. Also du auch. Ich weiß nicht, Dankeschön. Ich weiß nicht, ob du deinen Künstlerkassenausweis vorzeigen musst. Nee, aber also ist das tatsächlich, also das hätte ich jetzt nämlich auch noch quasi look. In meinem ich fange mal mit meinem Fazit an. Ja, fang doch mal einfach an. Also das ist schwierig. Also das hätte ich auf jeden Fall als sehr positiven Punkt gesagt, nämlich dass es diese Freistellen oder Freiräume oder diese Felder da irgendwie gibt, wo sich andere Leute drauf bewerben können und dort eine Ausstellung machen können oder irgendwie was Kleines machen können. Das finde ich richtig gut, was der Ausstellung bestimmt total zugute kommt. Und also ich weiß nicht, ich war so ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Ja, du warst von neben der Spur. Ich war wirklich ein bisschen neben der Spur. Das fing, glaube ich, an in diesem Revolutionsraum. Gleich der erste Raum. Ja, doch, weil diese Projektionen irgendwie so riesig waren und ich fing da schon an, so ein bisschen mir wurde es irgendwie mulmig, weil das irgendwie so groß war und vielleicht auch irgendwas mit meinem Gleichgewichtssinn gemacht haben. Und das hörte dann auch natürlich nicht auf, dadurch, dass dann hinterher noch diese verschiebbaren Projektionswände da irgendwie auch noch waren und alles sich irgendwie die so Wände bewegt und so. Die Wände kommen auf mich zu. Und also ich bin da so durchgegangen und du hast gerade wirklich, Martha, den perfekten Begriff dafür geprägt. Nämlich ich bin da rausgegangen, dachte mir, boah, was bin ich da jetzt durch einen Spielplatz gelaufen. So, und viele Sachen haben mir da irgendwie Spaß gemacht, aber wenn ich so insgesamt so sehen würde, bin ich da rausgegangen und habe mich dann irgendwie gefragt, okay, was hast du denn da jetzt eigentlich gesehen? Also was ist denn jetzt, also mit welchem, mit welcher Conclusio gehe ich da raus, ne? Und da kann ich irgendwie nur sagen, ich habe so, es gibt halt so ein paar kleine Sachen, wo ich mir dachte, okay, die wusste ich noch nicht, die fand ich irgendwie ganz schön inszeniert oder so, aber irgendwie so eine Aussage oder so, die habe ich da für mich irgendwie nicht rausgezogen. Wie gesagt, vielleicht nur in so kleinen Bereichen und auch irgendwie so ein bisschen, was hat das jetzt mit mir zu tun? Die Frage, die ich mir immer grundsätzlich irgendwie stelle, die habe ich da auch ganz viel nicht angetroffen. So, deswegen weiß ich nicht, war da irgendwie viel so Spielplatz einfach für mich und wenig, tja, weiß ich nicht, so wenig, was ich daraus mitnehme jetzt. So, da ist nicht so viel übrig geblieben. Es war halt so ein Tag am Spielplatz. So, ich habe irgendwie bin ein bisschen rumgetobt. So, und jetzt trinke ich noch einen Kakao, putze mir die Zähne und gehe schlafen. So, also irgendwie, also ja, also ich habe nicht zwiespältige, sondern ich habe also weder gut noch schlecht. Mehr kann ich da noch nicht zu sagen, ehrlich gesagt. Ich würde vielleicht direkt anklopfen mit meinem Fazit, weil. Anklopfen. Hallo. Ja. Nee, was du meintest mit dem, es fehlt so ein bisschen diese Zusammenführung am Ende, so was will mir die Ausstellung jetzt sagen, was will sie mir mitgeben und so. Und auf der einen Seite finde ich das irgendwie ganz gut, dass das nicht so, dass da am Ende so drei Sätze stehen, die man so auswendig gelernt haben muss. Auf der anderen Seite hatte ich gerade in dem letzten Raum, den hatten wir nur ganz grob angerissen, wo es so ein bisschen um was, welche Gegenstände und so, was bringen die Leute mit und so ein bisschen Kunstinstallation auch, naja. Auf jeden Fall, da hatte ich das Gefühl, die Ausstellung zerfleddert den so ein bisschen. So, wie, oh, wir haben noch einen Raum, wir wissen nicht so ganz, was wir da machen sollen, weil der Raum war auch irgendwie riesig, ne? Also der war hoch und lang und so, aber es war überraschend wenig drin irgendwie. Hm. Wo ich dachte so, ah, okay, jetzt merkt ihr gerade irgendwie, ihr müsst es zum Ende bringen, aber naja, das fand ich so ein bisschen, naja. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wiederum positiv, du hast es gerade Spielplatz genannt, ich dachte so, es zeigt so ein bisschen, was eine Ausstellung, und zwar eine Museumsausstellung, auch sein kann irgendwie. Es ist nicht, es ist anders, als man es normal kennt im Museum. So, es ist nicht das Märkische Museum nochmal. Hm. Und das ist auch, war auch, glaube ich, die Herangehensweise. Und Paul Spies hat wohl auch gesagt, die Ausstellung darf auch irgendwie Fun sein. Und das war es irgendwie. Ich glaube, wir haben uns gut unterhalten gefühlt. Es hat irgendwie Spaß gemacht. Was ich immer cool fand, war, dass es so auch körperlich ein bisschen was mit einem macht. Also was du vorhin meintest, Jörg, mit so, da ist mir so ein bisschen schwindelig geworden bei irgendwas. Das kann anstrengend sein auch, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl so, dass ich in diesem Tanzding, in dem wir da drin waren, da irgendwie da bewegt, kann man sich bewegen und so. Als wir an dieser Riechstation waren und die eine nette Konnektorin uns da was erklärt hat, irgendwie, da haben wir uns einen Ast gelacht, weil das so komisch gerochen hat irgendwie. Und da passiert irgendwas mit einem. Und das fand ich irgendwie, also ich fand das sehr, sehr cool. Und das war halt nicht nochmal eine Wiederholung von Dingen, die ich schon gesehen habe, weil das hätte mich, glaube ich, gelangweilt irgendwie. Das war was ganz anderes. Ja. Yeah. Also ich, und das vielleicht auch noch als Fazit, wenn ich jetzt Besuch hätte, so wohnen in Berlin, kommt Besuch her und die sagen, ja, Humboldt-Forum oder wir wollen jetzt irgendwie Museumsinsel, sonst was, wir wollen uns das anschauen, yeah, wir wollen was über Berlin erfahren. Ja. Yeah. Wo schicke ich die jetzt hin? Was mache ich mit denen? Du kannst natürlich irgendwie auch, merkst du das Museum, du kannst mit denen irgendwie an der Mauer langlaufen, was weiß ich. Und ich würde halt sagen, okay, nutzt die Gelegenheit, geht da in diese Ausstellung, da habt ihr Spaß zwei Stündchen, ihr nehmt vielleicht ein bisschen was mit, ihr seht ein bisschen was, ihr seid mitten im Zentrum von Berlin, das kriegt ihr auch noch mit. So, das, ich finde, das ist eine gute Kombination einfach. Hm. Also ich war ja total begeistert, weil es eben so ein Spielplatz war. Für mich ist das ja was Positives. Ja, für mich und, nicht. Und ich glaube einfach, also ich wurde emotional angesprochen, habe ich auch schon, ne, da mit diesem schon gesagt, oder auch bei anderen Stationen auch, mit allen Sinnen, ich habe was erlebt, ich habe irgendwie, ja, Spaß gehabt, es hat wirklich Spaß gemacht, ich hatte kein einziges Mal gedacht, so, kann ich mehr, weil als ich gedacht habe, ich kann nicht mehr, da war schon der letzte Raum, also es war vom Timing her perfekt gemacht, also auf mich zumindest, und ich kann mir vorstellen, dass gerade weil das wirklich, es ist ein niedrigschwelliges Angebot, es ist für viele Zielgruppen was, es ist wirklich was, was Museum sein kann. Nämlich Museum kann so Spaß machen. Und wenn man das alles so ein bisschen, also irgendwann, wenn ich ein zweites Mal durchgehe, dann muss ich nicht mehr diese Riechstation machen, dann muss ich nicht mehr, doch vielleicht in die Disco-Kugel muss ich auf jeden Fall nochmal, aber dann kann ich mir nochmal einen anderen Text durchlesen, dann kann ich nochmal was anderes mitnehmen. Und ich glaube, das ist die Ausstellung. Die Ausstellung ist eher sowas, du gehst dann noch ein zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal und nimmst jedes Mal was anderes mit. Diesmal habe ich das mit diesem Hirschfeld mitgenommen und das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und nächstes Mal ist es dann vielleicht was anderes. Und das ist irgendwie sowas, was bei manchen Museen mache ich den Eindruck, die wollen mir von Anfang an alles dahin klatschen. Ich soll das jetzt alles aufnehmen und am Ende weiß ich ganz viel und dann bin ich schlauer und was auch immer. Aber da hatte ich nie den Eindruck, dass ich belehrt werde oder dass ich, wie sagen immer alle irgendwie so, dass etwas vermittelt wird. Ja, also, ne, dass ich gebildet werde. Genau, dass ich gebildet werde. Aber im positiven Sinne meine ich damit. Also, und das finde ich so toll. Das finde ich richtig gut an der Ausstellung. Und ich finde, das ist sehr mutig, weil bestimmt, wie du auch schon sagtest, Matthias, ganz viele sagen, ich will hier meine Texte und ich will hier mein, keine Ahnung. Original, Aura. Und es gab ja auch Originale, ne? Das hätte ich sonst auch wirklich vermisst, wenn es gar keine Originale gäbe. Normalerweise bin ich da ja immer so, ich denke so, Kopie machen, was soll das? Stell das Original hin, sonst was soll das? Ist ja kein Museum und da war es mir vollkommen egal. Ja, es hätte vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht würde ich es dann auch beim dritten Mal noch mehr vermissen, obwohl ich dann auch wieder andere, da gibt es ja auch wieder andere Museen. Also ich finde, das ist wirklich, wie du auch schon sagtest, Matthias, man kann da mit seinen Gästen hingehen, aber auch mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen und vielleicht, und das ist eben das Schöne daran, das ist ja auch diese Aufforderung, man soll miteinander in Kontakt kommen durch diese Fragen, ne, die da immer gestellt werden. Man kann dann immer wieder von einem anderen Blickwinkel auf diese Themen gucken, je nachdem, mit wem man dann da hingeht. Ja. Also ich will jetzt gar nicht verteidigen oder sowas, es hat bestimmt auch anstrengende Faktoren, diese Ausstellung aber ich fand's, ich fand's super gelungen. Ich habe mich total amüsiert und war ein richtig guter Tag. Apropos hingehen, vielleicht als Service-Information noch. Ihr müsst natürlich vorher ja auch ein Zeitfenster buchen, wenn ihr hingeht. Die sind sehr, sehr gefragt, auch online. Es gibt aber auch ein paar Prozent der Tickets, die vorgehalten werden vor Ort. Das heißt, man kann auch einfach auf gut Glück hingehen. Es kann halt gut sein, dass die sagen, gehen Sie mal eine Stündchen um den Block und kommen Sie dann wieder vorbei. Und die Ausstellung ist aktuell noch und insgesamt die ersten 100 Tage kostenlos. Ja, wir nehmen jetzt im Oktober auf, wann laufen die aus? Ich weiß gar nicht, ist das schon im November sogar schon? Ja, okay. Also ewig kann es nicht mehr bis hin sein. Mhm. Guckt auf jeden Fall vorher nach. Aktuell kostet es nichts, weil auch, glaube ich, ein Teil der anderen Ausstellungen später nichts kosten werden. Ja. Es wird aber auch Sonderausstellungen geben, die was kosten und eben dann Berlin global eben auch. Da gibt es aber auch unterschiedliche, wird so ein solidarisches Modell irgendwie geben, dass die einen mehr zahlen und die anderen weniger. Keine Ahnung, da stecke ich nicht drin, aber achtet auf jeden Fall drauf. Da angekreuzt hast. Ja. Genau, wenn du für Sicherheit bist, dann, keine Ahnung, extra doppelt. Ja. Ja. Ja gut, das waren so ein bisschen unsere Fazits. Ne? Ich würde jetzt gerne richtig in den Podcast einsteigen, aber... Du wolltest jetzt noch weiter podcasten? Nee, ich weiß nicht. Nee, es wird ja nicht unser letzter Besuch im Humboldt-Forum gewesen sein. Wir können es auch immer noch weiter diskutieren, zumal auch in der nächsten Folge, wo wir dann auch wieder die Frage stellen werden, habt ihr noch was zur letzten Folge anzumerken? Nein, aber da müssen wir noch mal ein bisschen weiter drüber reden. Ich muss es noch ein bisschen sacken lassen, aber bin ich nicht so richtig. Wir gehen da nochmal hin. Wir gehen da vielleicht nochmal hin. Gut. Damit hätten wir diese schöne kleine, große Ausstellung in Berlins Herzen besprochen. Der Museum Back ist wieder in Aktion getreten. Und natürlich kommt jetzt, wie jedes Mal und in jeder Episode, Matthias Teil, da wo Matthias brillieren kann. Jetzt kommt das wirklich, wesentlich. Der einzige nennenswerte Beitrag, den ich in den letzten, keine Ahnung, ziemlich lange Stunde leisten konnte. Genau, und zwar die Frage, wo könnt ihr uns finden und wo könnt ihr euch endlich mal beschweren über den Quatsch? Ja. Und zwar auf museumbug.net, das ist unsere Webseite, da kann man gucken und da gibt es auch ein Foto von uns. Net mit Doppel-T. Punkt Met. Museumbug.met. Genau, da findet ihr uns, da seht ihr, wer wir sind und ihr könnt uns Kommentare da lassen. Ihr könnt uns sagen, was ihr vom Humboldt-Forum und vor allem von Berlin Global eben haltet und warum man da vielleicht hin sollte oder auch nicht. Und genau, das ist das eine. Das andere ist, es gibt dort auch einen Newsletter, den kann man abonnieren. Oh ja, ich sollte nochmal einen schreiben. Das fällt mir gerade ein. Ja, das ist der beste Museumbug-Newsletter, den ihr da draußen finden könnt. Genau, da gibt's Hintergrundinformationen und wir zeigen euch ein bisschen, was wir so in der Zwischenzeit machen. Weil so viele Museumbug-Newsletter gibt's. Nee, eben. Du hast das erkannt, Martha. Genau, dann findet ihr uns bei Twitter und zwar quasi nur bei Twitter als @museumbugcast. Da könnt ihr uns auch abonnieren und da halten wir euch auch so ein bisschen auf dem Laufenden, zeigen euch, was so geht. Und das war es jetzt erstmal. Ja, das war's. Ach so, nee, eine Sache noch. Ja. Sterne. Wir mögen Sterne. Gebt uns Sterne. Und zwar bei iTunes oder bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Egal, da, wo man halt bewerten kann. Weil wir haben das halt gelernt, das ist wichtig, irgendwie eine Wertung abzugeben und eine Meinung zu äußern. Und das könnt ihr da machen. Und wir freuen uns nämlich, weil dann sehen auch andere Leute, die vielleicht gerne Museums-Podcasts hören, dass es uns gibt. Und das freut uns eben sehr, wenn ihr uns da ein paar Sternchen da lasst. Genau, das freut uns sehr. Sterne haben wir gerne. Jetzt noch das Gedicht zum Abend von Jörg. Sterne haben wir gerne. Genau. Damit wäre alles gesagt. Sehr schön. Ja, dann war das die 27. Folge Museum Bug, der lauschige Museums-Podcast. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir werden euch auch in der nächsten Zeit ganz bestimmt erhalten bleiben mit unseren schönen kleinen Gesprächen über Ausstellungen und Museen. Und vielleicht verschlägt es uns auch mal in Zukunft mal jetzt mal über die Berliner Grenzen hinaus. Ne? Hatten wir ja mal schon drüber gesprochen. So, Berlin global. Global, ja. Genau. Also Leute, dann macht's schwer gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.